Ausländische Gäste und China-Koreaner, die am 19. Kim Il-sung-Festival teilnahmen, besuchten Mangyongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung. Sie besichtigten ferner das Monument der Zhou-Ideologie, den Triumphbogen, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg, die Liemyung-Straße und weitere Orte.